Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, was aus meinem Leben geworden ist. Die Leute reden immer davon, wie ungerecht die Welt ist. Niemand hat jemals behauptet, dass das Leben fair ist. Das müssen die Leute einfach akzeptieren. Es bringt nichts, deswegen verbittert zu sein. So ist das Leben. Wir wollen noch einmal nur die wartet, Leute, ich will noch auf genau 6 Minuten kommen. So, sehr schön.